Ima Herta, der Podcast der Berliner Morgenpost, WM-Edition. Guten Tag in die Runde, willkommen zum Immer Härter Podcast in der WM-Edition. Mein Name ist Uwe Bremer und als Verstärkung stehen mir die beiden Jörns bei, Kollege Jörn Lange und Jörn Mein. Moin Moin. Moin Moin. Frankreich gegen Belgien und Kroatien gegen England. Bei der WM in Russland stehen die Halbfinals fest, aber ehe wir dazukommen, ein Blick auf die Lage in Deutschland. Vater Özil, Mustafa Özil, hat sich in der Bild am Sonntag zu Wort gemeldet und seinem Sohn zur Abschied aus der Nationalmannschaft geraten. Ich würde sagen, schönen Dank, das war es. An Mesuts Stelle würde ich zurücktreten, wird er dort zitiert. Die Aussagen von Oliver Bierhoff, der Manager der Nationalmannschaft, wonach das DFB-Team vielleicht besser auf Mesut Özil hätte verzichten sollen, empfindet Papa Özil als, ich zitiere, schlechten Witz, eine Frechheit und sie diene dazu, die eigene Haut zu retten. Jörn, du begleitest die Nationalmannschaft seit mehreren Jahren. Du warst mit in Russland. Ordne uns mal diese Aussagen ein. Ja, also es ist ein komplexes Gebilde, diese ganze Thematik. Mustafa Özil, der ja auch bis 2013 der Berater des Vaters, seines Sprösslings war, glaube ich, trifft das eigentlich ganz gut. Ich empfinde diese Aussagen von Bierhoff auch, ehrlich gesagt, als Frechheit, als Feigheit auch ein wenig. Hier stellt sich der Nationalelf-Direktor, versteckt sich hinter einem Spieler, der nun wahrlich nicht alleine schuld war an der Misere in Russland. Und das finde ich eines Nationalelf-Direktors mit diesem Einfluss nicht würdig. Von der anderen Seite gibt es jetzt morgen ein Interview zu lesen, geben im Kicker mit DFB-Präsident Reinhard Grindel. Und der fordert, dass Mesut Özil, wenn er denn aus dem Urlaub zurück ist, sich in der Öffentlichkeit äußert und einlässt. Und weiter sagte, es gehört zur Fairness, einem verdienten Nationalspieler, der einen Fehler gemacht hat, eine Chance zu geben. Glaubst du, Jörn, dass Mesut Özil die in Deutschland ja allgemein verbreitete Ansicht überhaupt teilt, dass er mit diesen Erdogan-Fotos einen Fehler gemacht hat? Und zweitens, wie beurteilst du die Rolle von Reinhard Grindel? Ich weiß nicht, ob Özil glaubt oder dass er da einen Fehler gemacht hat. Wissen muss man, dass Mesut Özil und Erdogan, dass die sich sehr lange schon kennen, zu einer Zeit, als Erdogan eher noch der Star des Westens war, weil er irgendwie den türkischen Absatzmarkt geschaffen hat, auch für deutsche Unternehmen. Die haben interessanterweise über die Jahre immer SMS-Kontakt gehalten. Erdogan ist ein Fußballfan, das muss man ein bisschen wissen. Dass der jetzt das Gefühl hat, irgendwie, er müsse sich äußern. Dazu muss man auch ein bisschen wissen, dass Özil auf sowas immer in der Vergangenheit auch eher trotzig reagiert hat und gesagt, ich muss gar nichts. Ist eine schwierige Geschichte. Ich glaube nicht, dass er tief davon überzeugt ist, einen Fehler gemacht zu haben, sondern ich glaube, er hat das Gefühl, hier ein bisschen missverstanden worden zu sein. Auch vielleicht zum Teil ein bisschen, weiß ich nicht, ob er das so sieht, aber ich glaube, dass er da auch nicht ganz, dass er vielleicht da auch ein bisschen reingelegt wurde. Von wem? Ja, es ist schwierig zu beschreiben. Also da haben ja viele Leute irgendwie Anteil an der Geschichte. Özil wird beraten von unterschiedlichen Seiten. Es ist nicht ganz klar, wie es zu diesem Treffen gekommen ist in London. Ich weiß nicht genau, ob Özil das heute nochmal machen würde. Das glaube ich nicht, aber ich bin mir nicht sicher, ob er das öffentlich als einen Fehler zugeben würde und ob er das überhaupt kann. Wenn man 2-3 Schritte zurücktritt, fällt auf, dass es auch in anderen Ländern ähnliche Diskussionen gibt. Bei den Schweden ist der Spieler, der diesen Freistoß gegen die Deutschen verursacht hat, Jimmy Durmaz, beschimpft worden hinterher von schwedischen Fußballfans bis hin zu Morddrohungen. In der Schweiz gibt es eine Geschichte, dass der Generalsekretär jetzt, nachdem die im Achtelfinale ausgeschieden sind, eine Diskussion ausgerufen hat, ob man überhaupt Doppelstaatsbürgerschaften braucht. Was er damit meint, ist, dass die Stars, also die Granit Xhakas und Xherdan Shaqiri und Breel Embolo, die Spieler sich entscheiden sollten, ob sie halt einen Schweizer Pass oder einen anderen haben möchten. Das Kuriosum dabei finde ich ja noch, dass der Nationaltrainer der Schweiz, Wladimir Petkovic, auch eine Doppelstaatsbürgerschaft hat. Der ist Kroate und Schweizer. Also dieses Thema insgesamt wird ja diskutiert. Ja, es zeigt ja auch nur, dass darin eine gesellschaftspolitische Ebene steckt, die weit über den Fußball hinausgeht und die jetzt auf dem Fußball eben ausgetragen wird. Man kann die Fälle, glaube ich, auch nicht miteinander vergleichen. Also die schwedische Geschichte kann man nicht damit vergleichen. Da hat jemand sozusagen auf dem Fußballfeld einen Fehler gemacht. Und da ist es dann auch einfach als Mannschaft zu sagen, ey, der gehört zu uns, der, da stellen wir uns jetzt dahinter. Das ist sicher schwieriger für eine Mannschaft im Fall von Özil. Und im Fall der Schweizer ist es eh nochmal ganz anders mit den Segundos. Aber ja, das ist ein Riesenthema. Worüber wir jetzt noch nicht ganz gesprochen haben, ist die Rolle von Reinhard Grindel darin. Warum stellt er sich in einem Kicker-Interview jetzt hin und sagt, Özil müsse sich äußern? Gibt es im Grunde genommen, ist das ein Ultimatum, so verstehe ich das. Komischerweise hat Grindel jetzt auch so ein bisschen seine eigene Linie verlassen. Also er hat in der ganzen Debatte immer gesagt, man müsse Maß halten. Das war seine Äußerung bei der Kaderbekanntgabe vor der WM, einen Tag nachdem diese Erdogan-Fotos öffentlich wurden. Er hat während der WM gesagt, Özil, ohne den Namen jetzt zu nennen, wenn er sich schon nicht äußern will im Interview, dann soll er doch bitte mit Leistung auf dem Platz quasi antworten, was ja auch sozusagen so eine Zwischenlösung war, als die Debatte schon tobte. Und jetzt scheint der Wind sich ja komplett gedreht zu haben. Du hast halt eine desaströse WM hingelegt. Jetzt wirken die Fliehkräfte, alles fliegt auseinander im Verband, alle Machtkämpfe toben und jetzt werden halt irgendwie Schuldige gesucht. Und auch wenn er es vielleicht nicht aktiv so meint oder auch aktiv jetzt sozusagen so hingestellt werden soll, dass Özil an irgendwas schuld ist, aber der Eindruck bleibt halt. Das ist ja, also das Verhalten der DFB-Verantwortlichen ist ja tatsächlich ein bisschen verwunderlich. Aber es passt vielleicht auch einfach ganz gut in unsere Zeit. Wir erleben ja quasi Monat für Monat so Phänomene in ganz unterschiedlichen Bereichen, ob das jetzt Politik ist, Gesellschaft oder auch Sport, dass man versucht, auf sehr komplexe Problemstellungen und Fragestellungen ganz einfache Antworten zu geben. Und was mich beim DFB jetzt auch aufregt, da bin ich ganz bei euch, ist, dass man die Fahne jetzt so in den Wind hängt. Also über Jahre war das Thema Integration immer das Steckenpferd des DFB. Und da gab es sogar Werbespots zu großen Turnieren, wo denn irgendwie, ich weiß nicht von welchen Familien, die zusammensaßen und eine Grillparty in einem Kleingarten gemacht haben, genau, mit den Boatengs und mit die Kediras und Özils Arm in Arm auf einem Sofa und sowas. Ja, genau. Und gerade Mesut Özil wurde da immer gerne vorgezogen. Auch die Kanzlerin hat ihn ja fleißig geherzt in der Umkleidekabine. Und jetzt stellt man ihn halt einfach mal so als Sündenbock hin. Kleiner Trost vielleicht, wenn man das so sagen kann. In anderen Ländern ist das nicht anders. Ich erinnere mich an ein Interview von Belgiens Romelu Lukaku, der jetzt ja auch in aller Munde ist und gefeiert wird. Und er sagt, ja, es ist irgendwie frustrierend und auch desillusionierend. Solange man trifft, ist man halt der Held Belgiens. Und wenn es mal nicht läuft, dann bin ich halt das Einwandererkind. So ist es halt auch in anderen Ländern gewesen. In Frankreich 2010, während 98 noch die große Jubelarie auf diese Mannschaft der multiethnischen Herkünfte war. Und aber auch nur wegen des Erfolges. Ich weiß, wegen, dass im genau, Vorfeld gab es genau, Geschichten, dass eine Nationalmannschaft von zusammengesuchten Fußballsöldnern ist, es sei denn, sie gewinnen das. Und die Franzosen waren ja, glaube ich, zum ersten Mal Weltmeister, 98 sind sie es geworden. Die Geschichte wird immer von hinten erzählt. So, und das ist halt so. Du hast Frankreich eben genannt, es gibt ja auch den Fall mit Balotelli in Italien, ja, rassistische Äußerung der eigenen Fans gegen diesen Spieler und dann schießt er Deutschland 2012 aus dem Turnier und plötzlich war er der Held. So kann es eben auch laufen. Wie viel Scheinheiligkeit ist in dieser Debatte drin? Also Grindel sagt morgen unter anderem den Satz, der Resonanzboden für das Thema Integration hat sich in unserem Land verändert. Kluges Krisenmanagement heißt kühlen Kopf bewahren und nicht jedem Druck nachgeben. Ja, jetzt könnte man natürlich erwidern, dass er dem Druck, dem öffentlichen Druck, auch dem Druck von möglicherweise rechter Seite nachgibt. Andererseits stelle ich mir auch die Frage, kann man jetzt eigentlich noch was richtig machen in dieser Debatte? Oder ist das nicht eigentlich alles schon verloren, egal wie man jetzt argumentiert? Ich habe mich auch gefragt, was würde man selber machen jetzt? Du müsstest doch jetzt eigentlich als DFB sagen, wir machen jetzt mal die Tür zu, wir versuchen jetzt eine interne Analyse zu schaffen, wir stellen uns, wenn wir gefragt werden, erstmal vor diesen Spieler und überhaupt vor unsere Mannschaft, egal wie desaströs der Auftritt war, dann machen wir intern eine Analyse und wenn wir dann immer zum Schluss kommen, dass Spieler wie Özil oder Khedira oder wer auch immer nicht mehr tragbar sind, Özil in dem Fall wegen des Erdogan-Fotos, weil er der Mannschaft so stark geschadet hat, Gündogan vielleicht auch, gut, der hat sich geäußert, dann kommuniziere ich das intern, dann bespreche ich das mit ihm, dann kann der vielleicht von sich aus zurücktreten, verliert sein Gesicht nicht und dein Neuaufbau ist noch nicht so beschädigt, ja? Ich meine, wie wird denn das jetzt weitergehen? Die Termine laufen ja und die kommen, also der 6. September, das nächste Länderspiel gegen Frankreich, das ist jetzt nicht mehr so weit weg. Die Beteiligten Grindel, Bierhoff, Bundestrainer, Joachim Löw, du hast sie begleitet. Jörn, du hast sie auch aus der Nähe erlebt. Wie wird das weitergehen? Ja, wie wird das weitergehen? Özil ist im Urlaub in Griechenland, habe ich heute gehört. Löw ist auch im Urlaub. Es wird so sein, so hat man mir das gesagt, dass Löw vor dem Spiel gegen Frankreich in München am 6. September nochmal Einzelgespräche führen wird mit einigen Spielern. Und bei den Spielern, bei denen er das Gefühl hat, dass sie in Zukunft keine Rolle mehr spielen werden, denen wird er das sagen und denen werden sie die Möglichkeit haben, von sich aus zurückzutreten. Oder eben nicht, dann werden sie halt nicht mehr nominiert. Das ist ein Weg. Du musst jetzt überlegen als Deutscher Fußballbund, wie kann ich den Neuaufbau starten, aber du schleppst halt kurioserweise diese Erdogan-Affäre nicht nur mit in ein Turnier, was man versucht hat zu verhindern, du schleppst sie halt auch in die Zeit danach. Zyklus mit rein. Und es kann sein, dass du sie vielleicht auf Jahre hinaus mitschleppst. So, ich habe jetzt dein Bewerbungsstatement für eine Führungsposition im DFB nochmal abgetippt. Briefmarke drauf, Otto Fleck, Schneise, welche Hausnummer nochmal? Weiß ich nicht, finde ich aber bei Google. Nein, also das geht ja nicht darum, sich irgendwo zu bewerben, sondern es geht darum, ich glaube, Grindel hat das mal während der WM gesagt, ja, ich habe nirgendwo gelesen, wie man es hätte besser machen können. Das stimmt einfach nicht, ja. Es gab genug Vorschläge, nicht, dass die Presse jetzt den Leuten sagen müssen, was sie machen sollen, aber wir sollten schon denen sagen, was man nicht machen kann und das kann man halt nicht machen, wie sie es jetzt dargestellt haben. Zeit, auf die Länder zu schauen, bei denen noch Fußball gespielt wird. Zeit für den Querpass des Tages. Großkick des Tages. Ja, und der ist diesmal eine Zahl des Tages, nämlich die 10. Der Belgier Eden Hazard hat im Viertelfinale gegen Brasilien 10-mal zum Dribbling angesetzt und er ist sage und schreibe 10-mal durchgekommen damit und das gegen eine Verteidigung, die durchaus bissig zu Werke gegangen ist. Also Hut ab. Ich glaube, da können sich die Herthaner Flügelspieler oder überhaupt Offensivkräfte, Kalou, Lazaro, Lecky, wie sie alle heißen, mal eine Scheibe von abschneiden. Also die alte Stürmerregel ist ja, wenn du 3-mal dribbelst und ein Dribbling davon erfolgreich ist, dann bist du im Rahmen. 3 Dribblings, 1 Elfmeter. So war das doch, oder? So, ja, und dann dich gefragt, haben wir mit Brasilien gegen Belgien das bisher beste Spiel des Turniers gesehen? Die Frage ist, wenn du Jörn jetzt sagst, dann gucken wir beide uns an und wissen nicht, wer antworten muss. Wir müssen dann haben hier wir jetzt riesen Pausen in unserem Podcast. Ja, also, ja, ich fand Frankreich gegen Argentinien auch schon stark. Brasilien gegen Belgien war wahnsinnig stark in der ersten Hälfte von den Belgiern. Diese Power im Umschaltspiel, dieses kluge Verschieben nach vorne, diese Eleganz. Ich fand Brasilien in der zweiten Halbzeit, vor allen Dingen dann in den letzten 30 Minuten, wahnsinnig stark. Ich glaube, sie hatten auch Pech. Also ja, bisher war das sicher das beste Spiel. Uwe, du hattest ja mit Pal Dardai, mit Herthas Coach, noch telefoniert für seine WM-Kolumne. Er hat auch was zu dem Spiel gesagt. Ich glaube, er war auch relativ beeindruckt, oder? Ja, Pal Dardai neigt ja nicht dazu, so schnell ins Schwärmen zu kommen, aber diese Partie hat ihm richtig gefallen. Außer wenn du anrufst natürlich, Uwe. Das weiß ich nicht, aber er sagte, dass seine Brasilianer, er hat ja gesagt, dass Brasilien sein WM-Favorit ist, ein klarer WM-Favorit, dass die trotz des Ausscheidens stark gespielt haben, im Tempo gemacht, variabel angegriffen. Du hast es ja eben schon skizziert, dass der Trainer gut reagiert hat, dass mit Douglas Costa und dem Torschützen Renato Augusto nochmal neue Qualität gekommen ist. Und dann sagt Pal Dardai, das will ja immer niemand hören, aber zum Fußball gehört auch das Spielglück auf deiner Seite. Und das war halt bei den Belgiern, wo das Eigentor der Brasilianer reingeht, wo der Elfmeter für Brasilien, den es geben kann, halt nicht gibt. Und wo der Torwart Thibaut Courtois in der Nachspielzeit dann noch irgendeinen Neymar-Kracher aus dem Dreiangel fischt und sagt, so ist Fußball. Ja, also das ist sicher so, dass Brasilien da ein bisschen Pech hatte, aber auf der anderen Seite hat mich Brasilien auch in der Vorrunde nicht besonders überzeugt. Gut, jetzt kann man immer sagen, Vorrunde ist egal, außer du überstehst sie nicht. Aber das ist schon eine tolle Mannschaft und ich glaube, der gehört weiterhin die Zukunft. Ich glaube, bis auf Paulinho werden da jetzt auch nicht so viele Spieler irgendwie. Und ich glaube, Miranda, der sich mit Lukaku die heißen Duelle geliefert hat, der ist 33 oder so. Ja, also es ist schon noch eine Mannschaft, die Zukunft hat. Und dann muss man auch einfach schauen, dass natürlich kannst du zum Beispiel den Elfmeter geben, den Kompanie gegen, Jesus, glaube ich, verursacht. Dann läuft das Spiel vielleicht ein bisschen anders. Aber ich finde, die Belgier, die haben dieses ganze Turnier schon sehr, sehr überzeugt. Und die waren jetzt dran, einfach. Jörn Lange, damit es jetzt keine Konfusion gibt. Das Halbfinale heißt Frankreich gegen Belgien. Ja, und hat, glaube ich, das Potenzial, das neue beste Spiel dieses Turniers zu werden. Ne? Die Franzosen haben auch jede Menge Qualität, gerade offensiv, Mbappé, Griezmann und Konsorten, wie sie alle heißen. Also die wissen auch, wie man einen anständigen Konter spielt. Ich muss allerdings sagen, bislang haben mich die Belgier mehr überzeugt und ich bin sehr gespannt, was wir da am Dienstag zu sehen bekommen. Das zweite Halbfinale haben wir dann zwischen den Kroaten und Engländern? Jörn Mein, was ist denn da zu erwarten? Also zu erwarten, glaube ich, ist, dass die Mannschaft, die aus dem Spiel Frankreich gegen Belgien hervorgeht, die wird auch Weltmeister werden. England hat mich schon beeindruckt mit der Frische und Begeisterung. Also ich habe mich erwischt dabei, so richtig mitzugehen. Ich finde ganz toll, wie die auftreten. Kroatien hatte ich in der Vorrunde, war ich beeindruckt. Aber die beiden K.O.-Spiele haben mich in keiner Weise beeindruckt. Wenn man gegen Dänemark und Russland, zwei Teams, die höchstens zur Mittelklasse gehören, in 120 Minuten nicht gewinnt, dann muss man vor denen nicht zittern. Ich habe ja vor dem Turnier gesagt, dass Frankreich für mich der Turnierfavorit ist. Das heißt, eigentlich müsste jemand anderes Weltmeister werden. Ich würde trotzdem darauf weitersetzen. Dann sage ich vielen Dank für eure Unterstützung an die beiden Jans. Und danke allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Den nächsten Immer härter Podcast in der WM-Edition gibt es nach den Halbfinals am Donnerstag. Passt auf euch auf, kommt gut durch die Woche. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost, WM-Edition.